Transparenz für die Ohren. Okay, läuft. Jo, prima. Wer möchte Leitung, wer möchte Protokoll machen? Ich höre so gar nichts. Okay, dann mache ich Leitung, wer macht Protokoll? Alle? Ja. Das ist gut. Ja, dann Dienstag, 5.5., 21.16 Uhr begrüße ich euch recht herzlich zu unserer heutigen Sitzung der NRWÖA. Der Paki hat eben am Telefon gesagt, dass er höchstwahrscheinlich heute nicht reinkommt. Er hat Netzprobleme. Wenn es klappt, dann ist er dabei. Mit dem Masch habe ich eben telefoniert. Der hat ein paar interessante Themen, kommt aber höchstwahrscheinlich heute auch nicht. Also auf die müssen wir dann verzichten. Als Gäste begrüße ich heute den Helder und den Balli. Ja, Balli, bist du jetzt Gast oder bist du wieder dabei? Oder wo müssen wir dich jetzt hintragen? Ja, yeah, eigentlich bin ich schon dabei. Aber lass mich mal bei Gast heute. Das ist ja egal. Kommt ja nicht drauf an. Meinst du zur Einstimmung, ne? Ja, so mal locker einspringen. Oh ja. Dann haben wir hier stehen Genehmigung der Tagesordnung. Steht schon drin, die Tagesordnung wird genehmigt. Ist das so? Ja. Ja, okay. Würde ich auch so sehen. Dann haben wir Genehmigung des letzten Protokolls. Ich weiß nicht, ob da schon mal einer reingeschaut hat. Hier steht, das Protokoll wird genehmigt. Seht ihr das genauso? Keine Einsprüche. Gut. Dann haben wir stehen Mitglieder zu und Abgänge. Möchte irgendjemand neu anfangen? Möchte irgendjemand nicht mehr dabei sein? Das ist auch nicht der Fall. Der Ingo hat uns den Bericht aus der Fraktion geschickt. Er prüft, ob sie zum GDL-Streik noch was machen. Da haben wir bisher nichts von gehört. Also er hat nichts geschickt, weder als Mail noch über die Liste. Und zur BND-Strafanzeige ist es so, dass da auch noch nichts Neues gekommen ist. Wir haben mal vor 2-3 Tagen einen Text an den Bund geschrieben, haben den da im System hinterlegt. Die haben den allerdings nicht gebracht. Das waren Rücktrittsforderungen an Merkel, wenn nicht aufgeklärt wird. Unter anderem, die haben dann einen anderen Text veröffentlicht. Das ist noch in der Schwebe, ob dazu dann noch was kommt oder nicht. Ich werde bei der Anita nochmal nachfragen, ob sie das machen wollen. Dann steht, die Fraktionssitzung findet in Berlin statt. So wie ich das verstanden habe, sind die da heute auch schon alle rumgelaufen auf der Republika und haben eifrig getwittert. Dann kommen wir zu PM-Block erledigt. Wir haben... Ja? Darf ich einen ganz kurzen... Ich weiß nicht, wer von euch jetzt in der PolGF eben gerade war. Ich habe nur zugehört, ich habe nichts gesagt. Weil da war ja der Hinweis, dass man sich bis morgen um 12 Uhr noch eintragen kann, um dem BND-Ausschuss zu folgen. Auf irgendeiner Liste. Das war auch explizit an die Leute gerichtet, die auf der Republika da sind. Also morgen bis 12 Uhr eintragen, damit man am Donnerstag teilnehmen kann an dem NSU-Ausschuss. Ich habe eben in der anderen Sitzung vom Kompass gehört, dass der Nico Kern das macht. Der hat sich dafür, glaube ich, angemeldet. Entschuldigung, war nur Hinweis. Nee, das ist auch okay. Das ist auch reiner Zufall, dass ich das eben erfahren habe, weil ich wusste davon gar nichts. Ich habe nur gehört, dass mein Kompass-Kollege sagte, dass der Nico dahin wollte. Aber das ist ein guter Tipp. Meinst du, wir sollen das noch irgendwie über die Social Media verteilen, oder? Nee, ich habe die Eingangsvoraussetzungen und Ähnliches nicht gelesen. Ich habe jetzt das Protokoll von PolGF von eben nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, gerade geknickt. Könnte ich aber wieder tun. Ich guck mal nach. Ja, okay, sonst können wir das ja vielleicht irgendwie noch verbreiten. Dann hatten wir PM-Block erledigt. Das Interview mit Monika Pieper zum offenen Ganztag haben wir am 27. gemacht. Die Strafanzeige der Piraten gegen die führenden Köpfe beim BND. Das ist eigentlich ganz cool gelaufen, muss ich sagen. Ist auch, glaube ich, pressemäßig ganz gut angekommen. Dann hatten wir die Meldung Bremen und Bremerhaven Wahlkampf-Endspurt. Das haben wir eigentlich nur übernommen, da haben wir nichts selber dran gemacht. Am 3. haben wir von der Mia-Prophetin, von der Daniela, diesen Beitrag vom Global Marijuana March veröffentlicht. Müssen wir mal schauen, wie der läuft. Sie hatte vorgeschlagen, dass wir das am Freitag oder so nochmal kurz antriggern. Ich denke, das werden wir machen, dass wir dann einfach nochmal einen kurzen Hinweis oder so auf die Website packen und dann vielleicht nochmal über den Twitter-Account. Dann haben wir hier heute veröffentlicht Ökonomie der Zukunft, Zukunft der Ökonomie, diese Veranstaltung, der Kongress, den der Joachim veranstaltet. Das Problem, was wir dabei hatten, ist, eigentlich sollte die Pressemitteilung erst morgen früh veröffentlicht werden. Die Leute beim Bund haben aber heute diese Pressemitteilung oder einen sehr ähnlichen Text schon auf die Bundeswebsite gesetzt und wir haben den im Prinzip übernommen und auch veröffentlicht. Anita meint, das wäre jetzt kein Problem, weil der eigentliche Text der Pressemitteilung doch noch etwas anders ist und weiterhin morgen früh veröffentlicht wird. Da kann man aber sehen, dass die eine und die andere Abteilung nicht immer wissen, was sie gerade so gemacht haben. Das müssen wir in Zukunft irgendwie alle untereinander besser abstimmen. Wäre ja blöd, es wäre jetzt wirklich ein wichtiges Thema mit einem Sperrvermerk gewesen und die hätten das alle zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht. Dazu noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Dann Presse, offene geplante PMs. Wir haben diese BND-PM hier drin. Das war eine Idee vom Bernd Pirat. Der hat mir das geschrieben, ob wir das nicht machen wollen. Wir haben es dann da einfach mal reingeschrieben. Ob das jetzt irgendwie im Bund veröffentlicht wird oder nicht, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir einfach nochmal nachhaken. Im Prinzip arbeitet da die Zeit aber gegen uns, weil so ziemlich jeder inzwischen schon alles Mögliche gefordert haben dürfte, ist das dann nicht mehr so wirklich mit Neuigkeitswert. Zu dem Thema wird es vom Masch aber übermorgen noch eine Veröffentlichung geben. Der hat mich ja eben angerufen und wir haben das abgesprochen, dass er heute Abend noch ein Pad aufmacht und den Text dazu reingibt. Den können wir dann morgen und so weiter uns anschauen und den bearbeiten. Und da das etwas ist, was auch per Post an verschiedene Leute verschickt wird, müssen wir denen die Möglichkeit geben, dass sie das erst per Post auch erhalten und würden das dann nicht vor übermorgen irgendwann veröffentlichen. Dann haben wir als nächstes hier die fünfteilige Serie mit der Flaschenpost. Die Leonie hat das wohl auch im Team Polgehef schon bekannt gegeben, dass das gemacht wird und die Marie Kuster hat sich auch schon dazu geäußert. Also das sieht so aus, als wenn wir da was hinkriegen. Es wird ein bisschen länger dauern, es wird auch relativ umfangreich, weil die Beiträge nicht ganz kurz sein sollen. Aber ich denke, das kann ganz interessant werden. Wenn ihr da Anmerkungen und also was habt, könnt ihr das immer gerne in dieses Übersichtspad reinschreiben. Gibt es da irgendwelche Anmerkungen? Nee, nur Frage. Kommt das dann primär in der Flaschenpost oder kommt das primär bei uns auf dem Blog? Wir hatten eigentlich gedacht, wir machen das wieder wie so eine Parallelveröffentlichung, dass wir das auf beiden veröffentlichen. Okay. Das darf man insgesamt nicht so oft machen wegen der PageRanks und so, aber ab und an ist das eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier noch den Beitrag Migration, Asyl, Mittelmeer. Da müssten wir mit Leonie nochmal abklären, ob sie das nochmal separat machen will. Da hat sie bisher noch nichts zu gesagt. Oder ob wir das einfach aufgehen lassen in dieser Serie. Zum nächsten Thema, mobiles Büro Cast, sind die Infos ja alle da. Ich habe die Mia Prophetin nochmal angeschrieben. Einen Beitrag hatte sie ja diese Woche geliefert und mal schauen, dass sie vielleicht die nächsten beiden dann in Kürze macht. Bei dem Thema Freifunk Bund-Land hat sich was getan. Ich hatte den Michael Theine am Freitag angesprochen. Die WAKO hatte vorgeschlagen, einfach mal mit ihm zu sprechen und er hat uns einen Text, der im Prinzip basiert auf einem Vortrag, den er uns letzten Monat gehalten hat, geschickt. Und den müssen wir dann einfach nur ein bisschen bearbeiten und gucken, dass wir die verschiedenen Kommunalpiraten, die da drunter stehen, noch einbauen. Dass also nicht hinten rüberfällt, dass die da auch alle was tun. Dann können wir da diesen Beitrag fertig machen. Dann haben wir hier nochmal stehen, das Interview mit der Simone Brandt. Das ist fertig. Wir wollen das höchstwahrscheinlich am Donnerstag veröffentlichen. Es sei denn, die BND-Themen kommen uns da in den Weg, dass wir da nicht zu viel auf einmal veröffentlichen. Dann würden wir das halt auf Freitag oder Samstag schieben, aber im Prinzip ist das soweit. Diese Themen wie Gewerbesteuer und Elektroscooter, die Melanie hat versprochen, dass sie das macht, hat aber im Augenblick keine Zeit gehabt. Das wird also sich nach hinten schieben. Und dem Woche Demokratie retten, Vaku, du hattest das nochmal hochgezogen. Ich habe jetzt weiter bisher noch keine neuen Infos gekriegt, ob da irgendeiner schon was gemacht hat. Weißt du da was? Nee, Paki hatte das ja nun auch noch mal über die Mailingliste geschickt. Da ist auch noch nicht so viel drin an Themen. Letztendlich kann man dazu aber eigentlich ja fast alles schreiben. Also. Ja, stimmt, war aber noch nicht so viel Resonanz, ne? Nee. Dann hatten wir noch mal Sperrklausel. Ich habe die Melanie gefragt. Auch da ist es halt eine Frage der Zeit. Wir werden mal gucken, dass wir das vielleicht die nächsten Wochen hinkriegen. Ich hoffe, ich würde wirklich gerne so einen Beitrag haben. Dann haben wir Themenwoche Monsanto. Ich habe die letzten Tage noch mal Leute angesprochen, die eigentlich schon versprochen hatten, dass sie was schreiben. Unter anderem den Stefan Schmidt, und der wollte uns von Greenpeace was besorgen. Ich habe auch aus unserem Kreisverband den Christopher noch mal angesprochen, der sich mit den Umweltfragen auskennt. Ich hoffe, dass wir dann da zwei haben. Ich werde auch nochmal die Olivia Tavia von Monsanto ansprechen, also von diesem March Against Monsanto ansprechen, ob sie einen Text hat oder mit uns einen verfassen will. Also bisher ist das Interesse da relativ mau, was zu schreiben. Wir müssen mal schauen, ob wir da vielleicht mindestens drei oder so zusammenkriegen. Fallen euch da noch irgendwelche Leute zu ein, die was zu genetisch veränderten Pflanzen oder Urheberrecht auf Tiere oder so Patente schreiben wollen? Okay. Das geht ja heute mega fix, das ist ja unglaublich. Social Media, Vaku, da hast du gesagt, wir wollten einen Antrag an den LAFU schreiben oder irgendwie sowas, habe ich im Kopf, ne? Da geht's nur um die Gamescom. Ja, genau. Dass der irgendwie so ein offizielles Schreiben kriegt, dem Miete, ne? Ja, das ist jetzt hier eigentlich irgendwie ein bisschen falsch im Bett, ja. Aber egal. Ja, genau. Nee, das habe ich aber noch nicht gemacht. Also, wo würde das denn hingehören? Ja, unter Sonstiges oder so. Okay, ja. Aber ich kopiere das gleich mal runter. Yes, ma'am. Dann haben wir Website NRW. Ja, das hatten wir beim letzten Mal auch schon mal gesagt, dass wir in Weimar erfahren haben oder darüber gesprochen haben, dass es, also im Prinzip sagten die, es wären vier Coder und vier Designer, die sich zusammensetzen sollen, um dieses CI fertig zu machen. Das könnte ein bisschen arg eng werden, weil der Bundesparteitag ja nicht so wahnsinnig weit weg ist, und da wollen die im Prinzip die Bundeswebseite in dem neuen Design haben und eine erste Hintergrundplakatlinie, wie die aussehen könnte, damit die Landesverbände im nächsten Jahr, die in die Wahl gehen, schon so eine Art Grundgerüst haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr eng wird, dass das vielleicht nicht bis zum BPT fertig ist. Gibt's da noch irgendwelche Fragen oder so? Okay, ich kann aber noch was ergänzen. Das soll so sein, dass schlussendlich die CI auch des kleinsten Kreisverbandes sich im Großen und Ganzen an den Bund anlehnt. Das heißt, man kann natürlich noch ein individuelles Logo für seine Stadt haben, was weiß ich, wenn man an der Mosel ist, mit irgendwie Weinreben oder was auch immer. Aber das Grundgerüst soll gleich sein und auch die Größenverhältnisse, dass wir also nicht mal einen schmalen Block haben, wie wir das zum Beispiel in Düsseldorf noch haben, und andererseits das breite Design NRW, sondern dass es alles in der gleichen Optik ist. Dann haben wir das Thema Krähennest, da hat sich, glaube ich, nichts getan. Und beim Newsletter ist das so, dass wir mit Ingo nochmal gesprochen hatten, dass wir gucken wollen, dass wir das jetzt wirklich im Mai irgendwann starten. Also vielleicht nächste, übernächste Woche, dass er uns veröffentlichte Beiträge von der Fraktion liefert und wir die aus der NRW-Seite mit dazu packen und das dann veröffentlichen in einem kleinen Newsletter mit so einem 3-4-Satz Grundgerüst drumherum. Beim Kompass ist es so, das NSA-Sonderheft ist fertig, das hatten viele schon gesehen. Es ist jetzt auch im P-Shop verfügbar. Wir haben es in Weimar vorgestellt, und wir haben heute in der Kompass-Sitzung nochmal über das neue Heft namens Ahoi gesprochen. Und die Smartphone-Optik für die Seiten hat bei unseren Lesern gewonnen. Also der größte Prozentsatz hat sich dafür ausgesprochen, dass wir das mal ausprobieren mit diesen farbigen Feldern. Und da machen wir jetzt ein Probelayout fertig über alle 8 Seiten. Veranstaltungen hatten wir eben schon, Kongress Ökonomie der Zukunft. Den Blogbeitrag haben wir heute veröffentlicht. Ja, also gibt es da noch irgendwas zu? Fährt da einer hin? Okay. Ich habe dann mal die Termineaktion Mai-Juni reingesetzt. Vielleicht können wir da ja mal drüber schauen, ob euch da was auffällt, wozu wir unbedingt was machen sollten. Wie ist das mit diesem Datenschutzkongress? Hat da irgendeiner eine Info zu? So, den Global Marijuana March hatten wir schon. Ja, wir werden natürlich was machen zur Bürgerschaftswahl in Bremen, denke ich mal. Also je nachdem, wie das Ergebnis ist. Ich habe heute eine Mail gekriegt, da hat der Wahlkampfmanager, der Harry Hensler, den Kandidaten in Bremerhaven geschrieben, dass sie sich darauf vorbereiten müssen, dass sie dann ab nächsten Montag als gewählte Abgeordnete ganz viele Interviews geben müssen. Das fand ich so schön. Die werden da so spezielle Kandidatenkarten jetzt fertig machen, damit die dann Antworten haben. Also gesetzt den Fall, sie schaffen es, sind sie zumindest sehr gut ausgestattet mit allem, was man braucht. Gibt es da irgendeinen Tag oder so im Juni, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal was drüber schreiben? Der Snowden-Jahrestag vielleicht? Ach, im Mai. Mai, ja, Entschuldigung, ja, Mai. TTIP-Aktionstag, ja, können wir sicher auch was machen. Vielleicht frage ich mal hier die Leute von Düsseldorf Tech, ob die da auch irgendwie was zu beisteuern wollen. Dieser Welttag für kulturelle Entwicklung, was hat es mit dem auf sich? Wer hat denn eigentlich diese 120.000 Termine hier ins Pad gepackt? Das war ich. Okay. Wieso? Ja, ich frag nur, weil das wundert mich gerade, so viele Termine. Und ja, du siehst ja gerade, was ich da mache. Ja, ich hab die aus dem Bundespad gezogen, weil die alle schon aufgelistet haben und hab geschaut, ob da was passt. Also zum Beispiel den CSD in Düsseldorf habe ich dann übertragen, den MAM auch und ein paar Sachen, die halt nicht hatten, habe ich hier angepasst. Ansonsten habe ich das einfach nur vom Bund übernommen. Könntest du den Bundeslink da irgendwo mit reinpacken? Weil der ja. Würde mich interessieren, weil die wahrscheinlich das ganze Jahr schon irgendwie gemacht haben. Kann ich nachher raussuchen, würde ich dann hier ins Bett reinsetzen, ja. Danke. Gibt es da im Mai noch irgendeinen Tag, wo ihr sagt, müssen wir unbedingt machen? Also Japan-Tag sind ja Waku und ich gesetzt, sehe ich. Und Juni ist ja noch ein bisschen hin. Naja, das Snowden-Gedöns im Juni ist natürlich sicherlich Thema für uns, ne? Ja, vielleicht sollten wir das dann einfach anmarken. Welcher ist das? Welcher Tag? Zeile 237, 38. 2 Jahre nach Snowden. Was ist passiert? Ja, sehr gut. Mhm. Ja, da kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen was machen aus dem Buch von Glenn Greenwald oder so ein bisschen so, genau, so vielleicht so ein bisschen in Wochen aufteilen oder in Tage aufteilen oder so. Da können wir ja mal schauen, wie man das entwickeln kann. Gibt's da schon irgendeinen, der das gerne federführend machen möchte? Okay, dann, wenn bei den Terminen jetzt nichts ist, wo ihr sagt, muss ich jetzt unbedingt was zu machen, würde ich hier zu Sonstiges gehen. Genehmigung, Anfrage, LAFO, das hatten was wir ist eben das schon. Von eben? Genau. Ja, also wahrscheinlich dann bis zur nächsten Woche oder so, ne? Ja. Ich finde das ja erschreckend, wir sind schon fertig. Wir haben 21.38 Uhr, das ist, mein Gott. Gibt's da noch irgendwas? Nee, diese Termine, die jetzt da alle drin sind, die erschlagen mich gerade. Ich glaube, ich muss mir die nochmal in Ruhe angucken. Das ist einfach ein bisschen viel. Ja, ich habe sie einfach mal reingeknallt. Die bauen sich ja von selber ab. Ja, wenn dann nichts mehr ist, dann würde ich den offiziellen Teil der Sitzung heute beenden. 5.5.21.38 Uhr. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Ich suche jetzt gleich mal den, ja, ich suche jetzt gleich mal den Link vom Bund raus. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.